WDR 5. Krimi am Samstag. Kommissar Stefan Lindmann hat gerade von seiner Krebsdiagnose erfahren, als er in der Zeitung liest, dass sein Ex-Kollege Mulin ermordet worden ist. Um sich von Sorge und Angst um das eigene Leben abzulenken, fährt Lindmann in den Norden und ermittelt inoffiziell. Schnell verdichten sich die Spuren, die bei der Motivsuche in die Zeit des Zweiten Weltkrieges weisen. Mulin war SS-Mitglied gewesen und scheinbar bis zuletzt den Nazi-Idealen treu. Aber wie sind die blutigen Fußspuren am Tatort zu deuten, die die Bewegungen eines Tango-Tanzes zwischen Mörder und Opfer nahelegen? Ein zweiter Mord geschieht. Mulins Nachbar, ein Orchestergeiger, wird an einen Baum gefesselt, erschossen aufgefunden. War es der gleiche Täter? Mulins Tochter Veronika taucht auf und verwirrt Lindmann nicht nur in Hinblick auf den Fall. Zusammen mit Giuseppe, dem ermittelnden Kommissar vor Ort, dringt Lindmann immer tiefer ein in den politischen Morast, in dem auch das Mordopfer Mulin verwurzelt war. Schließlich findet er einen Hinweis auf Ex-Leutnant Emil Wetterstedt, der früher großen Einfluss auf Mulin gehabt haben muss. Die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell, aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Zweiter Teil: Die Kellerasseln. Es gab nur eine Person namens Wetterstedt im Telefonbuch von Kalmar. Emil Wetterstedt, Künstler. Doch als ich zu der angegebenen Adresse kam, erfuhr ich von einem Nachbarn, dass Wetterstedt sich noch in seinem Sommerhaus auf der Insel Öland aufhielt. Ich fuhr über die Brücke zur Insel hinüber. Der Nebel lag schwer über dem Wasser. Vielleicht ist es so, wenn man stirbt. Früher hatte man die Vorstellung, dass ein Fährmann kommt und einen über den Fluss des Todes rudert. Heute muss man vielleicht eine Brücke überqueren. Direkt hinein in den Nebel und danach nichts mehr. Die Schotterpiste, auf die ich einbog, endete an einem geschlossenen Tor. Ein alter Volvo 44 und ein Motorrad standen dort. Eine Harley Davidson. Sonderanfertigung. Ich mag es nicht, während meines Urlaubs gestört zu werden. Emil Wetterstedt saß in der Ecke eines großen Zimmers in einem Sessel. Eine Wolldecke über den Knien. Ein alter Mann mit dünnem, weißem Haar und zerfurchtem Gesicht. Aber der Blick, den er auf mich richtete, war vollkommen klar. Ich werde mich kurz fassen. Ich heiße Stefan Lindmann und bin Kriminalbeamter. Ich habe einige Jahre lang mit Herbert Mulin in Borås zusammengearbeitet. Sie wissen, dass er ermordet worden ist. Ich bin darüber informiert. Von wem haben Sie die Information erhalten? Ist das hier ein Verhör? Nein, nur ein Gespräch. Ich bin zu alt für Gespräche. Ich habe damit aufgehört, als ich 60 wurde. Ich spreche nicht und ich höre nicht darauf, was andere Menschen sagen. Mit Ausnahme meines Arztes und einer geringen Anzahl junger Menschen, wie Magnus Holmström. Er lächelte und nickte dem Jungen zu, der neben seinem Sessel Wache stand. Ein junger Mann mit kurzgeschnittenen Haaren, ordentlich mit einer Lederjacke und einem hellblauen Hemd bekleidet. Uns fehlen noch direkte Anhaltspunkte im Fall Mulin. Sowohl was das Motiv betrifft, als auch den Täter. Das bedeutet, dass wir uns auch mit seiner Vergangenheit beschäftigen müssen. Wir fragen Menschen, die ihn früher gekannt haben. So. Herbert Mulin hat im Zweiten Weltkrieg als Freiwilliger auf der Seite von Hitler gekämpft. Wir haben Kenntnis davon, dass seine Familie aus überzeugten Nazis bestand. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Ich bin auch überzeugter Nazi. Hier an der Wand sehen Sie meine Götter. Göring habe ich schon 1941 gemalt. Das Porträt von Hitler habe ich nach einem Foto von 1944 angefertigt. Als alle, sogar seine Generäle, angefangen haben, ihm den Rücken zuzukehren, dass ich ihm nie persönlich begegnen und ihm die Hand drücken konnte, ist der größte Kummer meines Lebens. Ach ja. Jetzt wissen Sie, wer ich bin, Herr Polizist. Während des Krieges haben alle vernünftigen Menschen in Schweden auf Hitlers Seite gestanden. Sie müssen doch reagiert haben, als Sie erfuhren, dass Herbert Mulin gestorben war. Ein pensionierter Polizeibeamter, ermordet in den Wäldern von Härjedalen. Sie müssen sich gefragt haben, was passiert war. Ich dachte, es wäre ein Wahnsinniger. Einer von all diesen Kriminellen, die über unsere Grenzen hereinkommen und Verbrechen begehen, für die sie noch nicht einmal bestraft werden. Es war kein Wahnsinniger. Der Mord ist sorgfältig geplant worden. Dann weiß ich es nicht. Vielleicht hat Mulin während des Krieges irgendwas Besonderes mitgemacht. Hat er einmal geäußert, dass er Angst hatte? Wovor hätte er Angst haben sollen? Herbert war Soldat. Nichts anderes. Immerhin bei der Waffen-SS. Er hat während des Krieges enormen Mut bewiesen. Nach dem Krieg hat er es vorgezogen, seine politische Identität zu verbergen. Und ich konnte ihn verstehen. Aber ich glaube nicht, dass er Angst hatte, entlarvt zu werden, dass Papier in falschen Händen landen. Ich glaube, es reicht jetzt. Jetzt hat er zu viel gesagt. Der Junge hält ihn unter Kontrolle. Was für Papiere denn? Es gibt so viel Papier auf dieser Welt. Ich bin ein alter Mann. Ich möchte, dass Sie mich jetzt in Ruhe lassen. Magnus bringt Sie hinaus. Gut, kommen Sie das denn. Der Junge, der Magnus hieß, öffnete die Haustür. Noch immer lag dichter Nebel über der Landschaft. Wie weit ist es bis zum Meer? Darauf brauche ich wohl nicht zu antworten, oder? Was bildest du dir eigentlich ein? Dass der Nationalsozialismus in Schweden eine Zukunft hat? Er ist tot. Mit Hitler untergegangen. Was treibst du hier noch? Wäschst einem alten Mann den Arsch. Einem Wirrkopf, der die zweifelhafte Ehre hatte, Hitler und Göring zu porträtieren. Was glaubst du, kann er dir beibringen? Zum Beispiel hat er mir beigebracht, Provokationen standzuhalten. Und nicht dieselben Fehler zu begehen, die seine Generation begangen hat. Den Mut zu verlieren. Los, fahren Sie jetzt. Im Rückspiegel sah ich, wie der Junge dastand und mir nachsah. Mein Besuch hatte nicht viel gebracht. Ich war bei Wetterstedt mit dem festen Vorsatz weggefahren, jetzt sofort nach Borås zurückzukehren. Doch noch bevor ich das Brückenende zum Festland erreichte, hatte ich mich anders entschieden. Zuerst würde ich mich noch in Emil Wettersteds Stadtwohnung umsehen. Ich sollte nach Hause fahren. Was, wenn sie mich erwischen? Kein Staatsanwalt wird für einen Polizisten Verständnis aufbringen, der Einbrüche begeht. Kann es sein, dass ich ertappt werden will? Eine selbstzerstörerische Reaktion, weil ich Krebs habe und nichts zu verlieren. Um mir die Zeit bis zum Abend zu vertreiben, setzte ich mich in die Stadtbibliothek von Kalmar. Unter den Büchern in der Abteilung für Geschichte fand ich, was ich suchte. Eine kleine Schrift über die Hitlerzeit in Schweden. Ich las von einer schwedischen Regierung, die zu beinahe jedem Kompromiss mit dem nationalsozialistischen Deutschland bereit gewesen war und an ihren Eisenerzlieferungen für die deutsche Rüstung kräftig verdient hatte. Von Listen mit den Namen sämtlicher schwedischer Juden, die schwedische Nazis in vorauseilendem Gehorsam für die Zeit nach der möglichen Annexion angelegt hatten. Von Studenten, die in Uppsala dagegen protestierten, dass bedrohte jüdische Ärzte aus Deutschland Asyl in Schweden erhielten. Die Einreise ist ihnen verweigert worden. Als ich die Bibliothek verließ, war es dunkel. Ich wartete bis kurz vor Mitternacht. Dann ging ich zu dem Haus, in dem Wetterstedt wohnte. Seine Tür im obersten Stock des dreigeschossigen Hauses zu öffnen, war einfach. Außer einem Knacken und dem Fallen des Schraubenziehers, der auf meinem Fuß gelandet war, machte ich kein Geräusch. In der Wohnung roch es dumpf, ungelüftet. Sie war nicht groß. Drei mit Möbeln überladene Zimmer. In der untersten Schublade des Schreibtischs fand ich, was ich erwartet hatte. Eine braune Ledermappe mit einem eingestanzten Hakenkreuz. Darin ein dickes Bündel maschinengeschriebener Papiere. Namenslisten in alphabetischer Reihenfolge. Kameraden von uns Gegangene und Tote, die ihren übernommenen Pflichten nachkommen. Schwedische Namen. Insgesamt 1430. Daneben Zahlen, Jahresbeiträge, Spenden. Die Mitgliederliste einer Nazi-Organisation. Das müsste man publik machen. Elsa Berggren. Herbert Mulin. Emil Wetterstedt. anders an. Eine Feder ist gespannt worden, dachte Aaron Silberstein. Als Herbert Molin starb, wurde ein Mechanismus ausgelöst, der bewirkte, dass auch Abraham Andersson sterben musste. Warum? Hatte es ein gemeinsames Geheimnis zwischen den beiden Männern gegeben? Und bestand die Gefahr, dass Andersson, als Molin starb, dieses Geheimnis enthüllte? So musste es gewesen sein. Herbert Molins Tod bedeutete eine plötzliche Gefahr für jemanden. Und Abraham Andersson musste sterben, damit das Geheimnis nicht enthüllt wurde. Aaron Silberstein öffnete die Tür, trat vor das alte Holzhaus, in das er eingebrochen war, und schaute über das Tal und die Berge. Eine weitere Person war im Umkreis von Herbert Molin und Abraham Andersson aufgetaucht. Eine Frau. Dreimal hatte er sie durch den Wald kommen sehen, um Herbert Molin zu besuchen. Jetzt vermutete er, dass die Frau Elsa Berggren hieß. Denn dieser Name hatte zusammen mit dem von Herbert Molin und Abraham Andersson auf der Rückseite der Rechnung gestanden, die der Polizeibeamte zerknüllt in den Aschenbecher gelegt hatte. Zwischen diesen dreien musste es eine Gemeinsamkeit gegeben haben. Ich stand am Fenster meiner Wohnung und schaute auf die Allegatan hinunter. Unter mir spielte wie jeden Tag zwischen 11 und 12 die alte Frau Håkansson Klavier. Immer das gleiche Stück. Sie ist das einzig Feste und Unveränderliche in meiner chaotischen Welt. Ich fliehe die ganze Zeit. Die Krankheit treibt mich vor sich her. Die Angst. Ich hoffe, ich störe nicht. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Veronika Molin? Ja. Natürlich habe ich Zeit. Wo sind Sie? Immer noch in Zwick. Warten Sie auf die Beerdigung? Nicht nur. Ich habe Ihre Nummer von Ihrem Kollegen, dem, der angeblich den Mord an meinem Vater aufklärt. Giuseppe Larsson ist einer der fähigsten Polizisten, die mir je begegnet sind. Es sollte keine Beleidigung sein. Was wollen Sie? Dass Sie herkommen. Warum? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Aber ich möchte es nicht am Telefon sagen. Ich habe mit der Ermittlung nichts zu tun. Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ich möchte, dass Sie herkommen. Ich habe Angst. Um 10.25 Uhr am folgenden Tag landete ich auf dem Flugplatz von Östersund. Auf der Fahrt nach Sveg versuchte ich, einen Entschluss zu fassen. Was soll ich Giuseppe sagen, warum ich zurückgekommen bin? Dass ich es in Borås nicht ausgehalten habe. Dass ich, bis die Strahlenbehandlung anfängt, lieber nicht dort bin. Ein Mensch, der Krebs hat, kann es sich erlauben, unstet und wechselhaft zu sein. Im Allgemeinen lade ich Männer nicht in mein Hotelzimmer ein. Aber hier können wir in Ruhe reden. Wieder dachte ich, dass Veronika Molin eine bemerkenswert schöne Frau war. Ich konnte den Duft ihres Parfums im ganzen Zimmer riechen. Wie würde sie wohl reagieren, wenn ich ihr sage, dass ich im Moment keinen größeren Wunsch habe, als mit ihr zu schlafen? Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass dieses Gespräch eigentlich nicht stattfinden dürfte. Hier sollte Larsson sitzen oder einer seiner Kollegen. Ich weiß. Aber ich möchte trotzdem mit Ihnen sprechen. Ich habe dieses Tagebuch gelesen. Was da stand, war ein Schock für mich. Sie haben nichts über die Vergangenheit Ihres Vaters gewusst? Nichts. Ich kann es nicht begreifen. Mein Vater, ein Nazi. Freiwilliger Soldat auf Hitlers Seite. Ich schäme mich. Ich habe mein Gedächtnis zermartert, ob ich irgendwann etwas bemerkt habe. Und dabei ist mir etwas eingefallen. Etwas, das vielleicht eine Erklärung dafür abgibt, weshalb er getötet worden ist. Ja? Ich war noch ein Kind. Da gab es eine Frau, Monika, glaube ich, hieß sie, mit der mein Vater ein Verhältnis hatte. Sie hatte wohl gehofft, er würde sich ihretwegen von meiner Mutter trennen und hat ihm große Geldsummen geliehen. Mein Vater hatte nämlich eine Schwäche, er hat gespielt. Aber er hat verloren und das Geld war weg. Eines Tages ist sie nach Bourros gekommen und stand in der Tür. Deswegen erinnere ich mich an das alles. Die Frau schrie meinen Vater an, er sei ein Betrüger, sie würde ihn umbringen. Sie hat geschworen, ihn zu töten, auch wenn sie noch so lange darauf warten müsste. Ich erinnere mich genau an ihre Worte. Und Sie glauben, diese Frau ist nach all den Jahren zurückgekommen und hat sich an ihm gerecht? So muss es gewesen sein. Bitte beantworten Sie mir eine Frage. Warum wollten Sie diese Geschichte nicht Giuseppe Larsson erzählen? Selbstverständlich will und werde ich das tun. Aber ich wollte Sie um Rat bitten. Warum ausgerechnet mich? Weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Und in welcher Beziehung soll ich Ihnen raten? Kann ich verhindern, dass das Tagebuch veröffentlicht wird? Vermutlich. Aber es kann andere Leute geben, die sich dazu entschließen, in dieser Sache zu graben. Wer denn? Vielleicht ich selbst. Ach. Sie lehnte sich im Sessel zurück. Ihr Gesicht verschwand im Schatten. Ich werde es nicht tun. Ich bin Polizeibeamter und kein Journalist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nach dem Essen machte ich einen Spaziergang durch den Ort. Ich dachte noch einmal über das nach, was Veronika Mulin mir erzählt hatte. Die Geschichte von dieser Frau. Vielleicht. Nein, das widerspricht jeder Vernunft. Ohne es zu merken, war ich am Haus von Elsa Berggren angekommen. Zwei Fenster im Untergeschoss waren erleuchtet. Ich wollte gerade weitergehen, als ich einen Schatten an der Hauswand zu erkennen glaubte, der eilig hinter der Ecke verschwand. Ich öffnete das Gartentor und näherte mich vorsichtig dem Haus. Dann blieb ich stehen und lauschte. Vielleicht nur Einbildung. Ich brach zusammen und merkte noch, wie sich zwei Hände um meinen Hals schlossen und zudrückten. Dann nichts mehr. Dunkelheit. Bist du verletzt? Im Nacken blutig und wenn ich schlucke, tut's weh. Ansonsten ist alles in Ordnung. Aber es kann was mit Elsa Berggren passiert sein. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen bin. Du klingelst? Ja. Ich fahr gleich los. Ja, also ich war auf dem Weg ins Bett, als es klopfte. Das fand ich komisch, weil ich selten Besuch bekomme. Und deshalb habe ich die Sicherheitskette nicht ausgehakt, als ich aufmachte. Aber er warf sich gegen die Tür, sodass er herausgerissen wurde und bedrohte mich mit einer Axt und sagte, ich solle mich still verhalten. Er fragte, wer Abraham Andersson getötet hat. Ich versuchte ganz ruhig zu antworten. Und dann merkte ich, dass er nervös wurde. Und plötzlich hob er die Axt. Ich bin auf ihn losgegangen und hab ihm die Mütze vom Kopf gerissen und da lief er raus. Hat er Schwedisch gesprochen? Nein, gebrochenes Englisch. War es ein Schwede, der so getan hat, als wäre er ja Ausländer? Nein, nein, kein Schwede. Ein südländischer Typ. Können Sie sein Aussehen beschreiben? Wie alt war er? Ach, es ging alles so schnell. Aber es war ein älterer Mann. Ich schätze so um die 70. 70. Etwa 1,80 Meter groß. Schüttere Haare, grau. Und braune Augen. Und Sie haben ihn noch nie zuvor gesehen? Also mit dieser Sorte Mensch verkehre ich doch nicht. Er hat Fragen nach Abraham Andersson gestellt. Eigentlich nur eine einzige. Who killed Mr. Andersson? Hat er nach nichts anderem gefragt? Nicht nach Herbert Mulin? Nein. Sie haben gesagt, er hätte Sie bedroht. Ja. Er hat gesagt, dass er die Wahrheit wissen wolle. Sonst würde es mir schlechter gehen. Ja. Ich glaube, er meinte, ich hätte Abraham Andersson getötet. Ich muss gerade an unser Abendessen im Hotel vor ein paar Tagen denken. Giuseppe schaute mich mit müden Augen an. Erinnerst du dich? Woran? Außer uns hat nur ein älterer Mann im Speisesaal gesessen, allein an einem Tisch. Er war schon vor uns da gewesen. Na und? Er hat kein einziges Wort gesprochen, auch nicht mit der Kellnerin. Das könnte darauf hindeuten, dass er nicht verraten wollte, dass er Ausländer ist. Außerdem passt die Beschreibung von Elsa Berggren auf ihn. Das erscheint mir alles sehr weit hergeholt. Vermutlich, aber trotzdem. Du hast da gesessen und etwas auf Papier gekritzelt. Die Rechnung. Ich habe am nächsten Morgen danach gefragt, aber sie war nicht mehr da. Darum geht's. Wo ist sie geblieben? Du meinst, dieser Mann hat die Rechnung genommen? Ja, nachdem wir gegangen sind? Genau. Und was sieht er darauf? Nicht zwei Namen, sondern drei. Elsa Berggren. Er denkt sich, dass sie weiß, wer Abraham Andersson getötet hat, und bedrängt sie. Auf seiner Flucht komme ich ihm durch Zufall in die Quere. Den Rest kennst du. Aaron Silberstein sah die Morgendämmerung kommen. Was waren das für Kräfte, die er freigesetzt hatte, als er Herbert Molin tötete? Wegen ihm empfand er keine Schuld. Es war nötig gewesen. Etwas, was er seinem Vater schuldig gewesen war. Aber Abraham Andersson wäre nicht gestorben, wenn er Molin nicht totgepeitscht hätte. Die Frage war, ob er es jetzt als notwendig ansehen musste, Abraham Anderssons Tod zu rächen. Die Gedanken wanderten in seinem Kopf hin und her. Sein Gesicht war jetzt bekannt. Elsa Berggren hatte es gesehen. Durch die Kreditkarte würden sie seinen Namen erfahren. Das war der einzige Schwachpunkt in seiner Planung gewesen, dass er im Restaurant plötzlich ohne Bargeld dagestanden hatte. Er musste fort. So schnell er konnte und so weit wie möglich. Aber er wusste, er würde es nicht tun. Nicht bevor er Klarheit darüber hatte, was mit Abraham Andersson geschehen war. Er sammelte seine Sachen zusammen. Kurz nach neun verließ er das Haus und fuhr geradewegs ins Tal hinunter. Giuseppe fand heraus, dass ein paar Tage zuvor ein Gast aus Argentinien im Hotel gegessen und mit seiner Kreditkarte bezahlt hatte. Sie lautete auf den Namen Fernando Herrera. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob das ein richtiger Name ist. Sobald wir Fingerabdrücke von ihm haben, lassen wir über Interpol nach ihm fahren. Dann kam die Nachricht, in einem Ferienhausgebiet, oben im Gebirge, sei in eines der Häuser eingebrochen worden. Alles deutete auf Herrera hin. Dieser Mann verfügt über eine Kaltblütigkeit, die wir nicht unterschätzen sollten. Er weiß, dass wir nach ihm suchen werden. Besonders nachdem er dich und Elsa Berggren angegriffen hat. Aber er hält sich weiterhin in der Nähe auf. Und er kann jederzeit zurückkommen. Wohin will er? Ich würde die Frage anders stellen. Warum ist er noch da? Obwohl er nach dem Mord an Herbert Molin doch so schnell wie möglich hätte abhauen müssen. Das wissen wir doch. Etwas ist noch unerledigt. Er will wissen, wer Abraham Andersson ermordet hat. Ich glaube, er will noch mehr. Er will denjenigen, der Andersson ermordet hat, töten. Im Hotel fand ich eine Botschaft von Veronika Molin vor. Zu meiner Überraschung wollte sie mit mir essen. Ich habe Elsa Berggren gesucht. Sie hat mir erzählt, was heute Nacht passiert ist. Geht die Polizei davon aus, dass der Mann, der sie überfallen hat, derjenige ist, der meinen Vater getötet hat? Ja. Wer ist dieser Mann? Wir glauben, dass er Fernando Herrera heißt und Argentinier ist. Und wo ist dieser Herrera jetzt? Wir vermuten, er hält sich noch immer hier in der Nähe auf. Entschuldigung, ich sollte nicht rauchen, wenn Sie essen. Das macht nichts, ich habe schon Krebs. Habe ich richtig gehört? Nur ein Scherz. Ich bin vollkommen gesund. Worüber haben Sie mit Elsa Berggren gesprochen? Ich wollte wohl in erster Linie die Frau treffen, die meinen Vater gut gekannt hat. Ich frage mich, was die beiden für ein Verhältnis hatten, abgesehen davon, dass sie beide gleich gedacht haben. Wir haben nicht besonders viel geredet. Sie war müde. Ich mochte sie nicht. Darf ich Ihnen noch ein Glas Cognac anbieten? In meinem Zimmer? Aber erwarten Sie nicht mehr von mir. Ich habe schon lange aufgehört, irgendwas zu erwarten. Das klingt, als wären Sie nicht wirklich aufrichtig. Als ich am Morgen aufwachte, war Veronika fort. Auf einem Zettel vor dem Bett entdeckte ich eine Nachricht für mich. Bin ausgegangen. Sei weg, wenn ich zurückkomme. Ich mag Männer, die nicht schnarchen. bist einer von ihnen. Ich ging in mein Zimmer und kroch dort noch einmal ins Bett. Veronika hatte in der Nacht tatsächlich mit Entschiedenheit alle Annäherungsversuche zurückgewiesen. Ich war heftig erregt gewesen, hatte aber Verstand genug besessen, sie in Ruhe zu lassen. Im Lauf des Tages häuften sich die negativen Nachrichten. Keine schwedische Grenzkontrolle besaß irgendeine Information darüber, ob ein Mann namens Fernando Herrera aus Argentinien die Grenze überquert hatte. Ich war am Abend bei Giuseppe vorbeigegangen, der im Büro des örtlichen Polizeipostens sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Gibt es was, was Anderson und Mulin miteinander verbindet? Dass Elsa und Mulin Nazis waren, wissen wir jetzt. Ist Anderson etwa auch Nazi gewesen? Wohl kaum. Er war Mitglied der Zentrumspartei. Hat vorübergehend sogar in Helsingborg im Gemeinderat gesessen. Man kann sich eher fragen, was er dazu gesagt hätte, dass sein Nachbar ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS war. Vielleicht hat er es gewusst. Sag das nochmal. Ich meine nur, dass man dieses Argument ja auch umdrehen kann. Aha. Mulin hat sich im Wald versteckt. Er wollte um jeden Preis, dass seine Vergangenheit weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis blieb. Und Anderson könnte gedroht haben, ihn zu entlarven. Man kann sich sogar Erpressung vorstellen. An diesem Abend aß ich an einer Würstchenbude. Als ich gegen 9 durch die kaum beleuchtete Ortschaft zum Hotel zurückkam, brannte in Veronika Mulins Zimmer im Erdgeschoss Licht. Die Gardinen waren vorgezogen, aber in der Mitte war ein Spalt geblieben. Ich stellte mich vorsichtig auf die Zehenspitzen, um hineinsehen zu können. Veronika saß mit dem Rücken zu mir vor ihrem Laptop. Plötzlich stand sie auf und verschwand aus meinem Blickfeld. Der Bildschirm blieb angeschaltet. Und darauf leuchtete schwarz auf rotem Grund ein Hakenkreuz. Sie hat gelogen. Sie hat mir glatt ins Gesicht gelogen. Sie hat nicht nur gewusst, dass ihr Vater überzeugter Nazi war. Sie ist selbst Nazi. Ich könnte ihre Tür eintreten. Ich wollte mich gerade hinlegen. Noch nicht, wir müssen erst reden. Heute Abend möchte ich alleine schlafen. Nur, dass du es weißt. Deswegen bin ich nicht gekommen. Aber ich frage mich natürlich, warum du wolltest, dass ich hier schlafe, ohne dich berühren zu dürfen. Du wolltest das. Aber ich gebe zu, auch ich fühle mich manchmal einsam. Also, was willst du? Du hast gelogen. Vor einer Weile hast du hier gesessen und an deinem Laptop gearbeitet und auf dem Bildschirm hast... Dieser Spanner! Ja, du hast... Ich habe zum Fenster hereingeschaut. Das kann man mir vorwerfen, dass ich heimlich hereingeschaut habe. Aber nicht, um dich nackt zu sehen. Es war nur ein Impuls. Und da habe ich das Hakenkreuz gesehen. Sie war auf die Bettkante gesunken und hatte, genau wie am Abend zuvor, die Beine unter sich gezogen. Sie war begehrenswert. Das ist vollkommen richtig. Vor einer Weile erschien ein Hakenkreuz auf meinem Bildschirm. Und wann habe ich gelogen? Du bist ein Nazi, wie dein Vater. Dabei hast du das Gegenteil behauptet. Als du versucht hast, seine Vergangenheit zu vertuschen, wolltest du dich selbst schützen. Ach, glaubst du das? Ich habe vor dem Computer gesessen und versucht, etwas zu verstehen. Ich war dabei, im Internet nach den Menschen zu suchen, die sich heutzutage als Nazis organisieren. Wie viele sind es? Wie heißen ihre Organisationen? Was denken sie? Du hast dich entschieden, aus einem Bild, das du gesehen hast, als du heimlich durch mein Fenster geschaut hast, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Sie war empört. Überzeugend. Wenn die Situation umgekehrt gewesen wäre, wie hättest du reagiert? Ich hätte dich gefragt. Nicht sofort behauptet, dass du lügst. Ich kann dich nicht daran hindern, zur Beerdigung meines Vaters zu kommen. Aber ich brauche dort nicht mit dir zu reden. Oder dir die Hand zu geben. Ich ging in mein Zimmer hinauf. Ich hatte mich benommen wie ein Idiot. Es ist etwas sehr Sonderbares passiert. Elsa Berglin behauptet, Abraham Anderson getötet zu haben. Es wird ein Geständnis abgelegt. Was? Wir haben sie vorläufig festgenommen. Bist du noch im Büro in Zweig? Hier gibt es frischen Kaffee. Ich komme. Was hat Elsa Berglin gesagt? Was für ein Motiv hatte sie? Du hast recht gehabt. Anderson hat Mulin erpresst. Er hat damit gedroht, seine Vergangenheit zu enthüllen. Mulin hat bezahlt. 8 oder 9 Jahre lang. Nach Mulins Tod wollte Anderson Geld von Elsa Berglin. Da habe sie sich entschlossen, ihn zu töten. Glaubst du, sie sagt die Wahrheit? Ja, davon muss man ausgehen. Niemand bekennt sich zu einem Mord, den er nicht begangen hat. Wenn es nicht ganz besondere Gründe gibt, einen Schuldigen zu schützen. Und die Sache mit der Wäscheleine? Warum hat sie Anna sonst Leiche an den Baum gebunden? Sie behauptet, sie habe es nach etwas anderem aussehen lassen wollen, als nach einem Mord, den eine Frau begangen hat. Mehr wie eine Hinrichtung, sagt sie. Tatsächlich. Der Kollege von der Spurensicherung bestätigt, dass es sehr wohl so gewesen sein kann, wie sie behauptet. Tja, damit wäre dieser Mord also aufgeklärt. Warum glaubst du, hat sie sich gerade heute entschlossen, ein Geständnis abzulegen? Warum nicht gestern? Oder morgen? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich ihr die Frage stellen sollen. Giuseppe schob zwei kleine Plastikbeutel zur Seite, die auf einem Aktenordner lagen. Einer davon fiel auf den Boden. Was ist denn das? Ach, der Techniker hat den Beutel vergessen. Es ist so Papier und Abfall, den er in der Umgebung von Andersons Leiche gefunden hat. Zeig mal. Eine Benzinquittung. Ja. Sie war schmutzig, kaum lesbar. Ich hielt sie näher an die Augen. Jetzt konnte ich die Schrift entziffern. Aus Kalmar. Die Benzinquittung stammt von einer Tankstelle in Kalmar. Kalmar. Und das Datum? Am Tag von Andersons Ermordung. Und? Später erinnerte ich mich an diesen Augenblick, in dem etwas in mir detonierte. Lautlos, als würde eine Mauer durchbrochen. Das bisher eng umrissene Geschehen nahm auf einmal eine andere Dimension an. Plötzlich ein klares und deutliches Bild der Zusammenhänge. Ilse Berggren hat Abraham Anderson nicht getötet, Giuseppe. Das hier, das ist eine Nummer größer. Das musst du mir erklären. Vielleicht hat Anderson über mehr Bescheid gewusst, als nur über Herbert Mullins und Elsa Berggrens Vergangenheit. Vielleicht hat er Wind davon bekommen, dass es heute noch ein braunes Netzwerk gibt. Vielleicht hat er damit gedroht, die Organisation zu entlarven. Pass auf. Ich erzählte Giuseppe von meinem Besuch bei Wetterstedt, von dem jungen Nazi Magnus Holmström, den ich dort getroffen hatte, und von meinem nächtlichen Einbruch in Wetterstedts Wohnung, bei dem ich die Mappe mit dem Mitgliederverzeichnis der Nazi-Vereinigung gefunden hatte. Irgendwo in dem narzisstischen Morast ist durch den Tod von Herbert Mullin Unruhe ausgelöst worden. Die Kellerasseln haben angefangen hervorzukriechen. Also ist dieser Magnus Holmström der Mann, der Abraham Andersen ermordet hat? Vor Wetterstedts Sommerhaus stand eine Harley Davidson. Er tankt seine Harley Davidson in Kalmar auf, fährt hierher und bringt Andersen um. Das heißt also, erst kommt Herrera her und bringt Herbert Mullin um. Das löst eine Reihe von Ereignissen aus, unter anderem, dass Elsa Berggren zu der Ansicht gelangt, Abraham Anderson müsse sterben. Daraufhin zieht sie eine geeignete Person aus ihrem braunen Netzwerk hinzu, die das Ganze erledigen soll. Und diese Person ist Magnus Holmström. Und Elsa Berggren entschließt sich urplötzlich, die Schuld für einen Mord auf sich zu nehmen, den sie nicht begangen hat. Ich bin einfach zu müde inzwischen. Daran hätte ich von Anfang an denken sollen. Während ich in Giuseppes Büro war, hatte es geschneit. Vielleicht konnte ich deshalb nicht einschlafen. Außerdem war es zu hell im Zimmer. Ich stand auf, um das Rollo herunterzulassen. Da sah ich unten auf dem Vorplatz etwas, was mich erstarren ließ. Ein Mann sah zu meinem Fenster rauf. Er hob langsam die Arme. Als würde eine Waffe auf ihn gerichtet. Eine Geste der Unterwerfung. Der Mann wandte sich abrupt um und verschwand in der Dunkelheit. Habe ich geträumt? Aber seine Spuren im Schnee sind deutlich zu erkennen. Ich zog mir hastig etwas an und stürzte aus dem Zimmer. Die Rezeption war verlassen, alles schlief. Die Fußspuren im Schnee, die der Mann hinterlassen hatte, bildeten ein Muster, das ich kannte. Die Grundschritte des Tangos. Gleichen Fußspuren wie bei Mullin. Nur damals waren sie mit Blut gezeichnet. Ich folgte den Spuren, die gut erkennbar und geradlinig nach Norden führten, am stillgelegten Bahnhof vorbei, hinaus zu den Gleisen. Dort blieb ich stehen. Ich sollte Giuseppe anrufen. Es ist der helle Wahnsinn, was ich hier mache. Ich hörte den Mann nicht, der von hinten herankam und mir einen Schlag in den Nacken versetzte. Ach. Als ich wieder zu mir kam, herrschte kompakte Dunkelheit um mich. In meinem Nacken hämmerte es. Ich hatte eine Binde vor den Augen, saß gefesselt auf einem Stuhl, konnte weder Arme noch Beine bewegen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich gezwungen war, sie ein zweites Mal niederzuschlagen. Aber diese Begegnung ist notwendig. Ich weiß, dass Sie Polizist sind. Ich bin müde. Die Reise ist viel zu lang gewesen. Ich möchte nach Hause fahren, aber ich muss Antworten auf ein paar Fragen bekommen. Außerdem gibt es noch einen Menschen, mit dem ich sprechen will. Sie haben Herbert Mullin getötet. Ja. Auch das war notwendig. Ich hatte mir in all den Jahren vorgestellt, dass ich zögern würde. Aber ich habe nicht gezögert. Vielleicht werde ich ja auf meinem Totenbett bereuen. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass es etwas mit dem Krieg zu tun hat. Mit Ereignissen, die weit zurückliegen. Herbert Mullin hat meinen Vater getötet. Plötzlich wusste ich, wo ich war. In Elsa Berggrens Haus. Es war ihre Uhr. Ich hatte sie zum ersten Mal gehört, als ich sie allein besuchte. Mein Vater war Tanzlehrer in Berlin. Ein friedfertiger Mann, der es liebte, Menschen das Tanzen beizubringen. Besonders den Jungen und Schüchternen. Eines Tages kam Herbert Mullin als Schüler zu ihm. Er wollte vor allem Tango lernen. Jedes Mal, wenn er Urlaub hatte, kam er nach Berlin zurück. Wie oft das war, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich an diesen jungen Soldaten, den ich mehrmals gesehen habe. Er betrinkt sich. Und wenn er die Kontrolle verliert? Ich war damals 12 Jahre alt. Mein Vater hielt seine Tanzstunde zu Hause ab. Als der Krieg 1939 begann, verlor mein Vater seine Tanzschule. Eines Tages war plötzlich ein Judenstern an die Tür gemalt. Er sprach nie darüber. Niemand sprach darüber. Wir sahen unsere Freunde verschwinden. Aber mein Vater blieb. Irgendwo im Hintergrund befand sich mein Onkel, der sich für Hermann Göring unersetzlich gemacht hatte, weil er der einzige Masseur war, der dem Göring helfen konnte. Das verlieh unserer Familie einen unsichtbaren Schutz. Niemand durfte uns was antun, bis Herbert Mullin kam. Eines Nachmittags war er wieder zu seiner Tanzstunde erschienen. Ich saß meistens im Flur und lauschte auf das, was dort drinnen im Zimmer geschah. Plötzlich verstummte das Grammophon. Es wurde vollkommen still. Ich glaubte zuerst, sie hätten eine Pause gemacht. Dann ging die Tür auf und Herbert Mullin verließ in großer Hast die Wohnung. Ich sah seine Füße, seine glänzenden, schwarzen Tanzschuhe, als er verschwand. Ich schaute ins Zimmer. Mein Vater war tot. Herbert Mullin hatte ihn erdrosselt und ihm eine zerbrochene Schallplatte in den Mund gesteckt. Das Etikett war blutig, aber es war ein Tango. So viel konnte ich sehen. Erst durch einen merkwürdigen Zufall erfuhr ich, dass es ein Schwede war, der meinen Vater getötet hatte. Mein Leben lang habe ich nach diesem Mann gesucht, diesem Soldaten, der meinen Vater getötet hat. Ich fand es unvorstellbar, dass er das Recht haben sollte zu leben, während mein Vater tot war. Schließlich fand ich ihn. Einen alten Mann, der sich im Wald versteckt hatte. Ich tötete ihn. Gab ihm seine letzte Tanzstunde. In diesem Augenblick wurde mir die Binde vom Gesicht gerissen. Es ging so schnell, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte. Der Mann, der sich Fernando Herrera nannte, war sehr blass. Er war unrasiert und hatte dunkle Schatten unter den Augen. Seine Kleidung war schmutzig. Es gibt eine Person, mit der ich sprechen möchte. Ich will Herbert Molins Tochter erklären, warum ich ihren Vater getötet habe. Ich will nur mit ihr sprechen. Woher soll ich wissen, dass Sie Veronika Mulin nicht dasselbe antun wie Ihrem Vater? Warum sollte ich? Sie hat meinen Vater nicht getötet. Es ist jetzt 6 Uhr. Bringen Sie sie hierher. Danach können Sie und die anderen Polizisten kommen und mich holen. Mir ist klar, dass ich nie mehr nach Hause zurückkehren werde. Ich bleibe hier und sterbe im Gefängnis. Ich gebe Ihnen die Zeit, die Sie brauchen. Und Sie können am Telefon mit ihr sprechen. Danke. Es war 6:30, als ich ins Hotel zurückkam. Veronika Mulin war schon angezogen, als sie ihre Tür öffnete. Im Hintergrund sah ich den erleuchteten Bildschirm ihres Laptops. Ich erzählte ihr ohne Umschweife, was in der Nacht geschehen war. Dass der Mörder ihres Vaters in Elsa Berggrens Haus saß und auf ihren Anruf und vielleicht auf ihre Vergebung wartete. Weiß jemand außer Ihnen von der Sache? Niemand. Auch nicht Ihre Kollegen? Niemand. Ich werde mit ihm sprechen. Aber ich möchte allein sein, wenn ich ihn anrufe. Wenn das Gespräch beendet ist, klopfe ich bei Ihnen. Ich gab ihr den Zettel mit der Telefonnummer. Dann ging ich hinauf in mein Zimmer. In 20 Minuten werde ich Giuseppe anrufen und ihm sagen, wo Herrera sich befindet. Da sah ich sie durchs Fenster. Veronika Mulin, draußen auf der Straße. Sie war in großer Eile. Ich hätte es wissen müssen. Wie ich gehofft habe, sie hört mir zu. Es hat den Anschein, als ob sie verstünde. Doch ob sie mir vergeben wird, kann ich noch nicht sagen. Veronika saß auf dem gleichen Stuhl, auf dem ich selbst gefesselt gesessen hatte. Ich kann draußen warten, wenn Sie noch nicht fertig sind. Ich möchte, dass Sie bleiben. Ich setzte mich auf den Stuhl, der der Tür am nächsten stand. Versuchte, vollkommen ruhig zu sein. Sie muss den Eindruck bekommen, dass ich noch immer nichts weiß. Dass ich noch immer der Idiot bin, der ihr auf den Leim gegangen ist. Ja? Danke. Sie schaltete ihr Handy ab und steckte es in die Handtasche. Als sie die Hand wieder herausnahm, hielt sie eine Pistole darin. Sie stand auf. Nun hatte sie sowohl Fernando Herrera als auch mich im Schussfeld. Das war dumm, Herr Polizist, von Ihnen und von mir. Das Mädchen an der Rezeption hat angerufen, um mir zu sagen, dass Sie sich meinen Zimmerschlüssel genommen haben. Und ich weiß, dass ich meinen Laptop nicht ausgeschaltet habe. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Es hat keinen Zweck zu lügen. Besonders, wenn man die Kunst nicht beherrscht. Ihr Gesicht, das ich zuvor so schön gefunden hatte, wirkte eingefallen und hässlich. Ich verstehe nicht. Was ist hier los? Nichts. Außer, dass Veronika Mulin die Tochter ihres Vaters ist und ihr Leben der Förderung der nationalsozialistischen Ideen widmet. Und das weltweit. Was denn? Sie ist Nazi? Ja. Vielleicht ist es am besten, wenn ich das diesem Mann, der meinen Vater getötet hat, selbst erkläre. Mein Vater war ein Held. Ein Mensch, zu dem ich immer aufgesehen habe. und ich habe nie gezögert, in seine Fußstapfen zu treten. Sicher, er hat politische Ideale vertreten, deren Formen veraltet sind. Während ich einer neuen Generation angehöre, die ihre Ideale und Vorstellungen der Wirklichkeit anpasst, in der sie lebt. Heute gibt es das Internet. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Herrschaft weltweit zu konsolidieren. Haben Sie Abraham Anderson ermordet? Das war nicht nötig. Es gibt ein internationales Netzwerk, zu dem die Stiftung Schwedens Wohl gehört. Und ich bin eine seiner Führerinnen. Abraham Anderson hinzurichten bedeutete für uns keine Schwierigkeit. Es gibt viele, die bereit sind, einen erteilten Befehl sofort zu befolgen. Ohne zu fragen. Und ohne zu zögern. Und weshalb? Als Anderson begann, meinen Vater zu erpressen, unterschrieb er sein eigenes Todesurteil. Magnus Holmström. Ist das der Mann, dem Sie den Befehl gegeben haben, Abraham Anderson zu töten? Und haben Sie Elsa Berggren dazu gezwungen, die Schuld auf sich zu nehmen? Haben Sie ihr auch gedroht, sie umzubringen? Sie wissen eine ganze Menge. Aber das hilft Ihnen nichts. Ich werde Sie töten. Aber zuerst werde ich den Mann ausmerzen, der meinen Vater getötet hat. Sie werden nie davon kommen. Natürlich will ich das. Niemand weiß, dass wir hier sind. Ich arrangiere das Ganze so, dass es aussieht, als hätten Sie ihn erschossen und hinterher Selbstmord begangen. Niemand wird es für besonders seltsam halten, wenn ein Polizist mit einem Krebsleiden Selbstmord begeht. Besonders nicht, nachdem er einen Menschen getötet hat. In ein paar Stunden wird mein Vater beerdigt. Ich werde an seinem Sarg stehen. Und ich werde Freude darüber empfinden, dass mein Vater gerecht wurde, noch bevor er beerdigt worden ist. Ich hörte ein schwaches Geräusch hinter mir. Ich wusste sofort, was es war. Die Haustür wurde geöffnet. Ich wandte vorsichtig den Kopf und sah, wie Giuseppe den Flur betrat. Ich muss ihn warnen. Glauben Sie, dass Sie uns so einfach nacheinander erschießen können? Warum reden Sie denn so laut? Ich spreche genau wie vorher. Sie schüttelte den Kopf und bewegte sich zur Seite, so dass sie in den Flur hinausblicken konnte. Jetzt musste ich handeln. Ich griff nach einer Lampe, die in meiner Nähe stand, und schleuderte sie mit aller Kraft in eines der Fenster. Giuseppe war auf dem Fußboden zusammengebrochen. Oh, verdammt! Bist du verletzt? Ich glaub, es ist nicht so schlimm. Die Hintertür stand offen. Veronika Mulin war verschwunden. Ist die Frau verrückt? Fernando Herrera ebenfalls. Sie ist Nazi, genau wie ihr Vater. Vielleicht sogar noch fanatischer. Bleib hier, warte, bis Verstärkung kommt. Aber ich rannte schon aus dem Haus. Allein hinterherher. Ich lief über die Brücke. Links von mir, auf einer kleinen Anhöhe, lag die Kirche. Was hat sie gesagt? Mein Vater wurde gerecht, noch bevor er beerdigt worden ist. Das Hauptportal war nur angelehnt. Ganz vorn im Mittelgang vor dem Altar stand Herbert Mulins Sarg. Veronika Mulin war nirgendwo zu sehen. Geduckt schlich ich mich nach vorne. Lass die Pistole fallen, los! Sie tauchte aus der vordersten Bankreihe auf. Nicht einmal in der Kirche lässt du mich in Frieden. Nicht einmal an dem Tag, an dem mein Vater beerdigt wird. Warum gibst du nicht auf? Sie antwortete nicht, schüttelte nur den Kopf. Dann kam der Augenblick, auf den ich gewartet hatte. Ihre Hand mit der Waffe sank. Sie zeigte jetzt auf meine Beine, nicht mehr auf meine Brust. Ich warf mich der Länge nach seitwärts in eine der Bankreihen. Einer der Schüsse war neben mir in die Bank eingeschlagen. Als ich vorsichtig aufsah, entdeckte ich sie. Bleiben Sie liegen, Veronika Mulin. Keine Bewegung. Sie lag schräg vor dem Sarg ihres Vaters. Bist du getroffen, Stefan? Nein. Giuseppe kam den Mittelgang heraufgewankt. Er konnte sich vor Schmerzen kaum mehr auf den Beinen halten. Veronika Mulin! Können Sie mich hören? Halten Sie die Arme ausgestreckt! Veronika Mulin! Sie Sie ist tot. Du hast sie ins Auge getroffen. Ich habe ihre Beine geschossen. So schlecht sind dich nicht mal mit einer Kugel in der Schulter. Das kann nicht sein. Ein Querschläger. Die Kugel ist an der Ecke des Taufsteins abgeprallt und hat sie getötet. Giuseppe schüttelte verständnislos den Kopf. Das wollte ich nicht. Bestimmt hatte er noch nie in seinem Leben auf einen Menschen geschossen. Es ist nicht zu ändern, Giuseppe. Ich wollte das nicht. Es ist einfach so. Aber jetzt ist es vorbei. Alles ist jetzt vorbei. Am nächsten Morgen, bevor ich auf den Flugplatz fuhr, besuchte ich Giuseppe im Krankenhaus. Seine Verletzung an der Schulter war ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Er berichtete, dass Magnus Holmström verhaftet worden war. Das Ganze ist jetzt ein Fall für die Sicherheitspolizei. Es wird eine Riesenexplosion in der Öffentlichkeit geben. Wir haben einen sehr großen Stein umgewälzt. Die Kellerasseln sausen in alle Richtungen. Es gibt schon heute Anzeichen dafür, dass dieses narzisstische Netzwerk einen Umfang hat, den sich niemand vorstellen konnte. Den Mann, der vielleicht Fernando Herrera hieß, hatte man nicht gefasst. Ich hoffte, dass es ihm gelungen war, nach Buenos Aires zurückzukehren. Am 19. November meldete ich mich im Krankenhaus zur Bestrahlung. 5 Monate später, am Montag, den 17. April, begann ich wieder zu arbeiten. Seit meinem letzten Gespräch mit der Ärztin habe ich die ernsthafte Hoffnung, dass ich meinen Krebs durch die Strahlenbehandlung und die nachfolgende Operation besiegt habe. Die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Bearbeitung Valerie Stiegele. 2. Teil: Die Kellerasseln. Die Rollen und ihre Darsteller: Stefan Lindmann, Christian Berkel. Giuseppe Larsson, Andreas Fröhlich. Aaron Silberstein, Dietrich Holländerbäumer. Veronika Mulin, Lena Stolze. Emil Wetterstedt, Traugott Bure. Magnus Holmström, Christian Schramm. Elsa Berggren, Rosemarie Fendel. Technische Realisation: Ilse Siewecke und Gabriele Neugroda. Musik: Jochen Schäfter. Regieassistenz: Matthias Kapohl. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion: Martina Müller-Wallraff.